Lasst uns Gottes Wort ansehen, preist Gott. Wenn wir beten, stehe ich immer vor einer Herausforderung. Ich sage Gott immer, wenn er etwas tun und die Menschen berühren will, trete ich zurück und lasse ihm den Vortritt. Ihr wisst, dass es mich begeistert zu lehren. Das ist schon viele Jahre lang so. Aber ich muss lernen, einen Schritt zurückzugehen und den Herrn dienen zu lassen. Vor nicht allzu langer Zeit, im letzten Gottesdienst, in dem ich gepredigt habe, sagte der Herr mir, dass er heilen wird, während sein Wort verkündigt wird. Deshalb glaubt keinen Moment, dass ihr nur bei einem Heilungsgottesdienst oder einer Heilungsveranstaltung geheilt werden könnt. Nein, steckt Gott nicht in eine Schublade, okay? Gott kann euch überall und zu jeder Zeit heilen. Aber vor allem tut er es, wenn sein Wort verkündet wird. Die Bibel sagt, durch die Torheit der Verkündigung werden jene so geheilt und gerettet, die glauben. Während also Gottes Wort verkündet wird, geschehen Wunder. Die Bibel sagt, der euch nun den Geist darreicht. Und das griechische Wort, das hier verwendet wurde, bedeutet, dass er euch ständig dargereicht wird. Deshalb müsst ihr glauben, dass Gott euch ständig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er reicht euch ständig den Geist dar und wirkt ständig Wunder unter euch. Tut er das durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung des Glaubens? Durch die Verkündigung des Glaubens. Das bedeutet, obwohl Gott uns ständig den Geist gibt und Wunder für uns tut, brauchen wir die Verkündigung des Glaubens. Er tut es durch die Verkündigung des Glaubens. Also insbesondere in der Zeit, in der euch der Glaube verkündet wird, geschehen Wunder in eurem Körper. Und oft geschieht das so übernatürlich natürlich, dass ihr erst nach dem Gottesdienst oder auch erst am nächsten Tag bemerkt, dass etwas passiert ist. Oder ihr kehrt in eine bestimmte Situation zurück. Vielleicht geht ihr am Dienstag oder wann auch immer wieder zur Arbeit und stellt fest, dass die Herausforderung, dass das Problem, das ihr hattet, nicht mehr da ist. Es gibt einen schönen Vers in der Bibel, der lautet, du wirst deine Feinde suchen, aber du wirst sie nicht mehr finden. Preis sei Gott. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Ich freue mich sehr, weil Gott uns in den letzten Wochen gezeigt hat, wie wichtig die Anbetung ist. Und dass wir lernen sollen, gemäß dem neuen Bund, mutig in seine Gegenwart einzutreten. Und letzte Woche wurde uns ein wunderbares Wort gegeben, stimmt's? Was für eine Zeit. Gott hat einen besonderen, gesalbten und begabten Anbetungsmusiker zu uns geführt. Aidan King. Er ist zu unserem Freund geworden. Er hat uns in die Gegenwart Gottes geführt. Preis sei Gott. Gottes Ordnung für alles beinhaltet, dass es eine Leiterschaft gibt. Auch in der Stiftshütte Davids gebot er Heman, Asaf und Jedutun, den Lobpreis zu leiten. Es gab also Lobpreisleiter. Vielleicht sagt ihr, ich kann Gott doch auch direkt anbeten. Und natürlich könnt ihr das tun. Ihr könnt Gott überall anbeten. Aber in Gottes Haus treten wir in eine intensivere Anbetung ein, weil wir Lobpreisleiter haben, die uns leiten. Und Pastor Darren hat eine wunderbare Predigt gehalten. Eine denkwürdige Predigt. Und sie wird in unseren Herzen bleiben. So eine Predigt kann man nicht vergessen. Jedes Mal, wenn ihr Gott anbetet, werdet ihr wieder daran denken, stimmt's? Ich glaube, viele Menschen unternehmen den Versuch, Gott anzubeten. Sie versuchen, Gott anzubeten. Sie beten Gott an und hoffen, dass sie damit bei ihm punkten können. Sie beten Gott an und hoffen, dass er sie nicht abweist. Sie beten in der Hoffnung, dass Gott etwas für sie tut. Aber wir beten Gott an, weil wir seine Schönheit sehen, seine Herrlichkeit. Wir genießen seine Liebe und wollen ihn wissen lassen, wie sehr wir ihn lieben. Wir wollen ihn wissen lassen, wie sehr wir ihn lieben, weil er uns zuerst so sehr geliebt hat. Es ist eine Reaktion. Viele Menschen, die Gott anbeten, sind sich jedoch der Sünde in ihrem Leben sehr bewusst. Sie kommen in Gottes Gegenwart und haben ihre Sünden vor Augen. Und ganz gleich, ob beim Lobpreis oder im Gebet, setzen sie alles daran, ihre Lobpreis- oder Gebetszeit schnell hinter sich zu bringen. Sie wagen es nicht, länger dabei zu verweilen. Sie brauchen Gottes Hilfe, aber kaum, dass sie ihm ihr Anliegen kundgetan haben, ziehen sie sich wieder zurück. Warum? Weil sie immer noch die Geisteshaltung des Alten Testaments haben. Oder weil ihnen eine Sünde, die sie erst kürzlich begangen haben, wieder in den Sinn kommt. Sie werden daran erinnert und ihr wisst, wer der Verkläger der Brüder ist, richtig? Und auch euer Fleisch klagt euch an und so weiter. Aber ich sage euch, auch Sünden, die ihr erst kürzlich begangen habt, wurden durch das Blut von Jesus ausgelöscht. Gibt uns das einen Freibrief? Nein. Es ist das Nichterkennen der Wahrheit und Unglaube gegenüber der Wahrheit, die einem den Freibrief geben. Aber das führt zu Zügellosigkeit. Wenn ihr jedoch unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, wird die Sünde nicht mehr über euch herrschen. Man könnte sagen, Gnade ist Versorgung. Gesetz ist Forderung. Das Alte Testament, der Alte Bund, beruht, wie jeder Bund, auf Vorschriften und Gesetzen. Die Verfassung besteht aus verschiedenen Grundsätzen, die für diesen Bund unverrückbar sind. Der Alte Bund basiert auf dem Gesetz, also auf einer Forderung. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Und die Menschen müssen dementsprechend leben. Und eine Verletzung des Gesetzes führt zu Tod oder Zerstörung. Den Menschen widerfährt etwas Übles. Und die Bibel sagt, Gott gefiel dieser Bund nicht. Wer von euch ist froh, dass Gott dieser Bund nicht gefiel? So sagte Gott, siehe, ich werde einen neuen Bund schließen. Ein neuer Bund. Weil Gott von einem neuen Bund sprach, wurde der vorherige alt. Richtig? Der vorherige Bund wurde alt, weil Gott sagte, dass er einen neuen Bund schließen würde. Und damit nicht genug. In Jeremia 31, wie auch in Hebräer 8, legte Gott fest, dass dieser neue Bund anders sein sollte als der Bund, den er mit dem Haus Israel geschlossen hatte. Manche Menschen versuchen, die beiden Bünde zu einem zu verschmelzen. Sie sagen, der neue Bund sei ein Zusatz zum alten Bund. Aber das ist er nicht. Er wurde nicht einfach hinzugefügt. Es gibt keinen Kompromiss. Hört ihr? Die Trennung der beiden Bünde ist eindeutig. Gott sagt, dieser Bund ist nicht wie der Bund, den ich mit dem Haus Israel geschlossen habe, als ich sie aus dem Land Ägypten geführt habe. Das ist ganz klar. Er spricht über den Bund am Berg Sinai, den Bund des Gesetzes, den Bund, ich zitiere weiter, in dem sie nicht geblieben sind. Und ich ließ sie gehen, sagte Gott. Aber in diesem neuen Bund will ich ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Das schließt alle ein. Jeder wird wissen, was Gott von ihm will. Und nicht nur das. Jeder wird Gottes innere Führung haben. Sei es in Fragen der Erziehung, an eurem Arbeitsplatz, in euren besonderen Aufgaben, in eurer beruflichen Laufbahn, was auch immer. Und dieser neue Bund wird so in euch verwurzelt sein, dass ihr einfach wisst, dass Gott euch führt. Es gibt alle möglichen Stimmen dort draußen, zum Beispiel im Hinblick auf das Essen und die Ernährung und so weiter. Es gibt alle möglichen Meinungen. Die einen sagen, die rein tierische Ernährung hat bei mir Wunder bewirkt. Andere sagen, nein, man muss die Kohlenhydrate reduzieren. Die sind schlecht. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das sind Kohlenhydrate. Das bedeutet, ihr könnt Brot essen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein bedeutet, dass ihr Brot esst. Hallo? Aber die Betonung liegt auf, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ihr müsst also mehr von Gottes Wort essen als Brot. Wie auch immer, es ist normal, dass darüber gestritten wird. Aber der Herr wird euch sagen, wann ihr essen sollt. Manche sagen, man soll keinen Zucker essen, okay? Aber manchmal haben wir Heißhunger auf Zucker. Und das ist nicht nur ein körperliches Verlangen. Der Herr sagt, du brauchst jetzt ein bisschen Zucker. Amen. Das bedeutet, ihr müsst Schokolade essen, richtig? Und wenn ihr Schokolade esst, ist sie so groß, stimmt's? Macht Gebrauch von seiner Führung. Okay, werft den Rest weg. Ihr sagt, das kann ich nicht. Hier gibt es noch ein weiteres Gesetz, das Gesetz meiner Mutter. Als ich noch klein war, sagte meine Mutter immer, ich soll nichts verschwenden. Dann gebt ihn euren Freunden, wenn sie ihn wollen, oder legt ihn in den Kühlschrank. Ihr habt vieles in eurem Kühlschrank, stimmt's? Und dann esst ihr es nie. Aber wenn ihr satt seid, habt ihr deswegen keine Schuldgefühle, oder? Die Bibel sagt zum Beispiel, hast du Honig gefunden, so iss nur so viel du brauchst. Nicht, dass du davon übersatt wirst und ihn ausspeien musst. Einige von euch sollte man am Buffet lieber im Auge behalten. Dort kommt es oft zu Auseinandersetzungen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da wird gedrängelt und geschubst. Stimmt's? Esst, was ihr wollt. Diese Letztes-Abendmahl-Mentalität muss aufhören. Ich benutze das Essen nur zur Veranschaulichung. Der Herr wird euch führen und leiten. Wer von euch sagt mir, dass ich mehr Kohlenhydrate essen soll? Ich brauche heute und auch danach noch einiges an Energie. Ich habe die Aussage, iss keine Kohlenhydrate, früher wie ein Gesetz befolgt und war so abgemagert, dass ich in der Dusche herumrennen musste, um nass zu werden. Ihr könnt euch das vorstellen. Man sieht nicht gut aus. Ich kann euch sagen, ohne Kohlenhydrate seht ihr wirklich schlecht aus. Ihr werdet vielleicht gesund sein, aber schlecht aussehen. Und natürlich wollen wir auch nicht krank aussehen. Der Herr wird euch auch bei der Kindererziehung führen. Er wird euch sagen, wann, mit welchen Mitteln und wie sehr ihr eure Kinder disziplinieren solltet. Der Herr wird euch führen. Ihr werdet einen Frieden verspüren, der sich anfühlt wie Samt oder Seide. Es ist ein Gefühl des Friedens, das manche ein grünes Licht nennen. So führt Gott euch. Und das ist noch intimer als eine Stimme, denn eine Stimme vermittelt immer noch ein bisschen Distanz. Er flüstert, das ist intimer. Wenn ihr abends in den Park geht, sitzen dort oft Paare auf einer Bank. Der Mond scheint, die Sterne funkeln. Es ist dunkel und überall sitzen Paare. Und ihr hört, ich liebe dich! Das ist ein japanisches Liebespaar. Dort drüben in der Ecke. Es ist sehr laut, jeder kann es hören. Wenn eure Sprache nicht dabei war, vergebt mir. Ich muss damit aufhören, wie auch immer. Was vermittelt Intimität? Stille. In der Bibel heißt es, Gott spricht mit einem sanften Säuseln zu uns. Was bedeutet das? Dass ihr ihm sehr nah seid. Und es ist ein Kompliment, wenn Gott mit einem Säuseln zu euch spricht. Elia hat das erlebt, stimmt's? Das sind die Wege der Gnade. Und es ist mehr als eine Stimme, wenn da ein Geist ist und die Geister sich verbinden. Gottes bestes Zeugnis ist die Führung des Herrn. Das ist also der erste Punkt im neuen Bund. Als zweites sagt die Bibel, es wird keiner mehr seinen Nächsten lehren. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist der zweite Punkt. Ich will ihr Gott sein. Was bedeutet das? Ich will ihr Gott sein. Ist Gott nicht der Gott des ganzen Universums und aller Menschen auf der Erde? Ja und nein. In diesem speziellen Fall geht es um den Bund. Immer wenn Gott sagt, ich will ihr Gott sein, führt er einen neuen Begriff des Bundes ein, wie ich bin der Herr, der euch heilt. Ich will ihr heilender Gott sein. Und sie werden geheilte, gesunde Menschen sein. Ich will ihr rettender Gott sein. Ich will ihr Retter sein. Und sie werden beschützt und sicher sein. Ganz gleich, was in der gefallenen Welt dort draußen passiert. Gott sagt, was immer ihr braucht, ich bin Jehova Jireh, ich bin der Herr, der versorgt. Ich sehe eure Not und stille sie. Ihr seid ein Volk, das reich beschenkt und versorgt ist. Amen. Das ist die Bedeutung der Aussage, ich will ihr Gott sein. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich will ihr Gott sein, nicht der Gott eines jeden. Ich will ihr Gott sein. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Habt ihr verstanden? Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, Gott sagt, keiner wird mehr seinen Bruder lehren, den Herrn zu erkennen. Hey, bald gibt es ein Seminar über die Erkenntnis des Herrn. Jemand wird kommen und euch lehren, wie ihr Gott genau kennenlernt und all das. Die Bibel sagt, wir brauchen das alles nicht. Über dieses Thema muss nicht gelehrt werden. Den alten Bund, in dem Gott von außen nach innen gelehrt wurde, gibt es nicht mehr. Gott sagt, ihr werdet mich alle instinktiv in eurem Inneren erkennen. Und warum? Gott sagt, niemand wird mehr seinen Bruder lehren, mich zu erkennen, denn alle werden mich kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Zeigt mal das Bild des neuen Bundes, wenn es möglich ist. Ich habe euch nun alle drei Punkte genannt, damit ihr sie nicht nachschlagen müsst. Denn so wie sie hier stehen, ist das ein Augentest. Gut, es heißt hier also, wir sind jetzt beim dritten Punkt. Es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn es werden mich alle kennen. Sagt alle. Ihr wisst, wo Gott mit seiner Gnade beginnt. Die Gnade beginnt bei dem Geringsten. Alle werden mich kennen, nicht nur die Größten. Nicht nur die Größten, sondern alle, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Wenn ihr euch also in Gottes Reich oder in dieser Kirche für den Geringsten haltet, beginnt Gott mit euch. Ihr werdet ihn besser kennen als irgendjemand sonst. Manchmal ist es erstaunlich. Jemand, der nicht mit Jesus lebt, sondern nur eine kurze Zeit mit ihm verbracht hat, kann Gottes Gedanken kennen. Und was ihn mehr freut als all die Jünger, die Tag ein, Tag aus mit ihm reisen, sind Menschen wie der Hauptmann, der zu Jesus sagte, du brauchst nicht zu meinem Haus zu kommen, um meinen Knecht zu heilen. Sprich nur ein Wort, und mein Knecht wird geheilt sein. Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und sagte, einen so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Wollt ihr nicht gerne Menschen sein, die einen solchen Eindruck auf Jesus machen? Es gibt nur zwei Dinge, von denen die Bibel sagt, dass Jesus sich über sie wunderte. Das eine ist Glaube, großer Glaube. Das andere ist Unglaube. Sie glaubten nicht und er wunderte sich über ihren Unglauben. Erinnert ihr euch an die syrophönizische Frau, die zu Jesus kam? Die Jünger wollten sie wegschicken. Jesus, schick sie weg, sie stört uns. Sie wollte Heilung für ihre Tochter. Der Herr wandte sich ihr zu, aber sie war eine Heidin und gehörte nicht zum Volk Israel. Bevor Jesus am Kreuz starb, hatte er zunächst den Auftrag, dem Volk Israel zu dienen. Seine Erlösung war für die ganze Welt, ja, aber zu dieser Zeit war sie auf die verlorenen Schafe im Hause Israel ausgerichtet. Die Frau gab vor, Jüdin zu sein und zum Haus Israel zu gehören. Aber das stimmte nicht. Sie war aus der Gegend von Tyrus und Sidon. Das waren zur damaligen Zeit Metropolen wie Paris und New York, sehr große Städte. Und sie gab vor, eine Jüdin zu sein, indem sie ihn Sohn Davids nannte. Jesus ignorierte sie, weil er die Wahrheit kannte. Denkt immer daran, kommt in der Wahrheit zu ihm, betet ihn im Geist und in der Wahrheit an. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Wenn ihr so tut, als wärt ihr Sünder, obwohl Gott euch gerecht gemacht hat, betet ihr ihn nicht in der Wahrheit an. Ihr habt gerade verpasst, was ich gesagt habe. Gott hat euch zur Gerechtigkeit Gottes gemacht und euch eure Sünde bereits vergeben. Wenn ihr dann sagt, ich bin ein Sünder, Gott, ich habe so viel gesündigt, vergib mir meine Sünden, kommt ihr nicht in der Wahrheit zu ihm. Er reagiert nicht auf Lügen. Hört ihr? Wisst ihr, was ein Heuchler ist? Jemand, der vorgibt, etwas zu sein, das er nicht ist. Das tut ihr, wenn ihr die Gerechtigkeit Gottes in Christus seid und versucht, euch zu verhalten wie ein Sünder und vor anderen Menschen und vor allem vor Gott eine falsche Demut zur Schau tragt. Gott nennt das Heuchelei. Dann seid ihr nicht besser als die Pharisäer. Sie waren nicht gerecht, sie waren Sünder. Aber sie verhielten sich, als wären sie gerecht und gaben vor, etwas zu sein, das sie nicht waren. Versteht ihr das? Gut, hört zu. Es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Es werden mich alle kennen. Und wenn euch das Griechische interessiert, es gibt zum einen Ginosko, den Herrn durch Erfahrung kennenlernen. Ihr müsst den Herrn kennen, Ginosko. Ihr müsst den Herrn durch Erfahrung kennenlernen, wie im Alten Testament. Aber für alle werden mich kennen gibt es auch ein anderes Wort. Alle werden Oida. Oida ist das Wort für intuitive Erkenntnis. Ich weiß einfach, dass mein Vater nicht schlecht ist. Mein Gott ist nicht so. Ich weiß, dass mein Gott für euch wirken will. Wenn ich hier heraufkomme, weiß ich, dass mein Gott heilen will. Ich weiß, dass mein Gott euch Gutes tun will. Ich kenne ihn in meinem Inneren. Wenn jemand schlecht über ihn spricht, fühlt sich das nicht richtig an. Selbst wenn ich auf eine Bibelstelle stoße, die scheinbar etwas anderes andeutet, heißt das nur, dass ich die Stelle noch nicht verstanden habe. Ich weiß, dass mein Gott nicht so ist. Ihr müsst alles, was ihr nicht versteht, im Licht des Kreuzes interpretieren. Fragt euch immer, warum sollte er dann seinen Sohn hingeben? Warum hat sein Sohn am Kreuz unsere Sünden getragen? Genauso wie unsere Krankheiten und die Verdammnis. Das ist der Filter, durch den ihr alles betrachten solltet. Wenn jemand andeutet oder unterstellt, dass unser Gott kein vollkommen guter Gott sei, geht einfach zurück zum Kreuz. Amen. Und wenn ihr euch nicht geliebt fühlt, weil der Teufel euch belügt und nichts unversucht lässt, um euren Sinn zu täuschen, geht zurück zum Kreuz. Warum starb Jesus diesen Tod? Selbst wenn du die einzige Person wärst, die je leben wird, würde er trotzdem herabkommen und für dich sterben. Es ist ein persönlicher Tod, obwohl er für uns alle ist. Wir müssen ihn persönlich annehmen, denn die Erlösung ist etwas Persönliches. Alle werden mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Das ist der Punkt, der all die anderen funktionieren lässt. Vielleicht sagt ein Christ, Pastor Prinz, ich kenne das Gesetz der Gnade, ich weiß Bescheid über den alten und den neuen Bund, ich weiß das, Pastor. Aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass Gott mich von innen her leitet. Es fühlt sich nicht an, als sei Gott stark in meinem Leben, als sei er mein Gott und ich Teil seines Volkes. Ich kenne den Herrn nicht wirklich. Ich besuche Seminare, um Gott auf eine enge, vertraute Weise zu erfahren. Ich will Gott kennenlernen, weil ich ihn nicht auf intuitive Weise erlebe. Dann hast du ein Problem in den Bereichen, in denen Gott sagt, ich will, ich will, ich werde. Beachtet, dass es hier nur noch heißt, ich werde und ich will und nicht mehr ihr sollt. Beachtet, dass Gott sagt, ich werde einen neuen Bund schließen. Ich werde geben. Ich will sein. Amen. Alle werden mich kennen. Warum? Warum ist das schwach in euch? Weil ihr eines nicht glaubt. Wisst ihr was? Hier steht im Hebräischen das Denn. Ich habe das nachgesehen. Das wird alles geschehen, denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Und trotzdem wird in der Kirche heute immer noch darüber gestritten, ob unsere Sünden vergeben sind oder nicht. Sie zeigen mit knochigen Fingern in die Kamera und sagen, deine Sünde wird dich einholen. Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein heiliger Gott. Und weil er ein heiliger Gott ist, bin ich heute nicht verdammt. Denn als sein Sohn am Kreuz hing, hat seine Heiligkeit gesehen, wie er alle meine Sünden getragen hat. Und seine Heiligkeit hat sein gerechtes Urteil und seinen Zorn auf seinen Sohn ausgegossen, der mein Stellvertreter war. Und weil sein Sohn, euer Herr und Retter, an eurer Stelle für eure Sünden verurteilt wurde, kann seine Heiligkeit euch heute nicht mehr verurteilen. Tatsächlich will seine Heiligkeit euch rechtfertigen. Und sie tut euch Gutes im Übermaß. Seine Heiligkeit, die ihr unter dem alten Bund gefürchtet habt, ist jetzt auf eurer Seite. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Selbst Satan kann nicht erfolgreich gegen uns sein. Amen. Amen. Seht ihr, Christen, das ist das Problem. Wenn der letzte Teil nicht stark für euch ist, habt ihr nicht eure Vergebung vor Augen, sondern nur eure Fehler und Sünden. Ich habe erst kürzlich gesündigt oder die Beherrschung verloren und gerade erst auf dem Weg in die Kirche. Ich hoffe, Pastor Prinz war nicht hinter mir. Nein, wisst ihr. Und Wir sind uns unserer Sünden und Fehler so sehr bewusst und wir halten das für Demut. Aber das ist es nicht. Nicht unter dem neuen Bund. Wir müssen auf den Sohn sehen, nicht auf unsere Sünden. Wir müssen auf Jesus sehen und auf das, was er für uns getan hat. Ihr müsst auf eure Vergebung zählen. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden, aber viele sagen, Jesus starb für meine Sünden aus der Vergangenheit. Aber zu dem Zeitpunkt, als er starb, gab es noch keine Vergangenheit und keine Gegenwart. Denn als er starb, lagen alle eure Sünden noch in der Zukunft. Deshalb sind alle eure Fehler und Sünden, auch die von gestern, ausgelöscht. Aber wisst ihr, was nicht ausgelöscht ist? Euer Sinn. Euer Sinn ist nicht ausgelöscht. In eurem Sinn sind Erinnerungen an eure Sünden. Und euer Sinn muss erneuert werden. Die Bibel sagt, euer Denken muss auf den neuen Bund ausgerichtet sein. Ihr müsst euch der Vergebung bewusst sein. Versteht ihr das soweit? Zählt auf eure Vergebung. Zählt auf eure Vergebung. Ich werde jetzt zu den Männern sprechen, denn als ich diese Predigt vorbereitete, hat der Herr mir ein Bild gegeben. Und ich glaube, er hat einen Grund dafür. Ich weiß, dass manche von euch Männern im Schlaf mit pornografischen Bildern zu kämpfen haben. Aber dann seid ihr zu müde, um es zu bekennen. Ihr habt ein Problem. Ihr wacht auf und erinnert euch an die pornografischen Bilder. Gott verurteilt euch nicht wegen eurer schlechten oder sündhaften Träume. Dafür seid ihr nicht verantwortlich. Aber vielleicht fangt ihr an, über diese Bilder zu meditieren, wenn ihr aufwacht. Vielleicht habt ihr euch in der Vergangenheit mit Pornografie befasst. Und während meiner Vorbereitungszeit habe ich etwas gesehen, das euch helfen kann. Ihr wisst, dass ihr gesündigt, dass ihr eine Linie überschritten habt, richtig? Ihr wisst nicht, wie ihr das Bild wieder loswerden sollt. Und ihr seid zu müde, um eure Sünde zu bekennen. Wahrscheinlich sagt die Kirche, der ihr angehört, wenn ihr eure Sünden nicht bekennt, werden sie euch auch nicht vergeben, stimmt's? Aber ich sage euch, dass selbst diese Sünden vergeben sind. Wenn ihr die Wahrheit glaubt, dann sagt, okay, sie sind vergeben. Ich habe gesündigt, Herr, aber ich weiß, dass mir vergeben wurde. Damit werdet ihr dieses Bild brechen. Es wird nicht zurückkommen und euch verfolgen. Vielleicht taucht es noch ein paar Mal auf, aber so werdet ihr davon befreit. Selbst wenn euch das Bild den Tag über wieder in den Sinn kommt, sagt, mir wurde vergeben. So brecht ihr es. Wisst ihr, wie ihr es aufrechterhaltet? Indem ihr unter das Gesetz kommt. Ich sollte nicht daran denken. Aber je öfter ihr euch das sagt, umso öfter denkt ihr daran. Und jetzt live und in Farbe. So funktioniert das nicht. Meine Herren, so funktioniert das nicht. Ich sage euch, was der Herr mir gezeigt hat. Bilder können immer wieder auftauchen. Auch wenn es Jahre her ist, dass ihr sie gesehen habt. Es war nicht eure Schuld. Ein Freund ist mit einer Zeitschrift zu euch gekommen und hat es euch gezeigt. Und jetzt hat sich das Bild in euren Sinn eingebrannt. Es kann euch selbst 50 Jahre, nachdem ihr es gesehen habt, noch verfolgen. Fürchtet euch nicht davor. Ihr habt eure Gemeinschaft mit Gott nicht verloren. Sagt einfach, es ist vergeben. Es ist vergeben. Das Blut hat es gereinigt. Es ist vergeben. Je mehr ihr an dieser Einstellung festhaltet, umso mehr werdet ihr merken, wie das Bild immer schwächer wird. Es ist deshalb stark, weil ihr euch schuldig fühlt. Und wenn ihr eure Schuld bekennt, steigt ein anderes Bild vor eurem geistlichen Auge auf. Das Bewusstsein unserer Sünden ist nicht der Ausweg. Aber denkt daran, jedes Mal, wenn der Teufel das Bild wieder heraufbeschwören will, hilft er euch nur, das Kreuz zu sehen. Es erinnert euch daran, welch große Vergebung ihr habt. Und je mehr ihr versteht, dass euch vergeben wurde, umso mehr liebt ihr ihn. Pastor Prince, mein Mann hat keine solchen Bilder. Ich lasse das mal so stehen. Amen. Hilft euch das, Männer? Hebt jetzt nicht die Hand, okay? Vor allem, wenn eure Frau neben euch sitzt. Hebt nicht die Hand. Hilft euch das? Sag nicht so laut Amen, sonst werden sie denken, ihr wärt der Einzige, den es betrifft. Es ist vergeben. Es ist mir egal, wenn der Teufel direkt vor mir ein Bild entstehen lässt, sei es 10 oder 15 Minuten lang. Es ist vergeben, es ist ausgelöscht. Ich sage euch, es wird nicht mehr lange dauern, es wird einfach verschwinden. Das Problem ist, dass wir immer noch dagegen ankämpfen. Das ist das Gesetz. Das Gesetz will etwas tun. Könnt ihr mir folgen? Okay. Pastor Prince, manche Menschen sagen, du lehrst, dass wir unsere Sünden nicht bekennen müssen. Nein, nein, ich lehre durchaus, dass wir von unseren Sünden umkehren müssen. Aber ihr müsst verstehen, wir kehren bereits um, indem wir die Wahrheit glauben. Ihr wollt nicht, dass diese Sünde in eurem Leben bleibt. Ich zeige euch, wie ihr sie loswerdet. Ich sage euch nicht, dass ihr sie aufrechterhalten sollt. Ich zeige euch, wie ihr sie nicht aufrechterhaltet. Viele sagen von mir, er gibt den Menschen die Erlaubnis zu sündigen. Nein, aber wir dürfen nicht auf die nicht-biblische Weise dagegen ankämpfen. Denn je mehr wir dagegen ankämpfen, umso mehr gestehen wir ein, dass wir der Sünde nicht gestorben seien. Stellt euch mal vor, wir gehen auf einen Friedhof und suchen uns einen Grabstein aus, auf dem ein Name steht. Und dann beleidigt diese Person. Achtet darauf, dass ihre Verwandten gerade nicht in der Nähe sind. Beleidigt diese Person mit so vielen Worten, wie ihr wollt. Was ist ihre Reaktion darauf? Und jetzt lobt diese Person in den höchsten Tönen. Lobt diese Person, schmeichelt ihr, was immer ihr wollt. Seht ihr eine Reaktion? Die Taubheit gegenüber Kritik oder Lob ist das Markenzeichen eines geistlichen Menschen. Ihr reagiert nicht auf Kritik oder Lob. Die Pharisäer konnten Jesus durch Schmeicheleien nicht dazu bringen, dass er eine gute Meinung von ihnen hatte, obwohl sie in seiner Gegenwart viele schmeichlerische Bemerkungen machten. Sie konnten sich kein gutes Urteil über sie bei ihm erschmeicheln, noch konnten sie durch Kritik bewirken, dass er jemanden schlecht beurteilte. Er heilte die Menschen trotzdem, er segnete sie trotzdem. Das ist unser Herr. Wir sollten werden wie er, taub gegenüber Kritik und Lob. Wir sind taub gegenüber Kritik und gegenüber Lob. Manche Menschen wollen euch benutzen und manipulieren. Sie werden euch schmeicheln, um etwas von euch zu bekommen. Das sind Menschen, die euch nicht lieben. Weiter so, Pastor Prince, predige es. Danke, danke. Möge eure Familie in der Kirche zunehmen. Amen. Nun, der Zusammenhang von 1. Johannes 1, Vers 9 ist sehr interessant. Ich spüre, dass Gott gerade jemanden heilt. Du hattest ein Problem mit dem Magen und der Herr hat dich gerade geheilt. Preis sei Gott, du bist vollständig geheilt. Du spürst eine Wärme in deinem Bauch. Und bis zum Ende des Gottesdienstes werden noch viele Menschen mehr geheilt sein. Preis den Herrn. Als wir am Ende des letzten Gottesdienstes gefragt haben, wer geheilt wurde, gingen so viele Hände nach oben. Der Herr beginnt etwas, das niemand stoppen kann. Preis sei Gott. Danke, Jesus. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12 heißt es, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Eure Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Eure Sünden, Plural. Nicht nur eine Sünde, sondern alle eure Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Hier steht nichts von Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Nein, eure Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Ich sage euch noch etwas. Das Wort Kinder bedeutet hier nicht, dass sie geistlich jung seien. Nein, das sagt das Wort, das hier verwendet wurde, nicht aus. Das wird später in 1. Johannes gebraucht. Aber dies hier ist ein allgemeines Wort, das in Strongs mit kleine Lieblinge übersetzt wird. Ein Ausdruck der Zuneigung. Technion. Ich schreibe euch meine Lieblinge. Er nennt die Gemeinde, auch die 80- und 90-Jährigen, meine kleinen Lieblinge. Das ist ein Ausdruck der Zuneigung. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Das Wort vergeben hört jetzt gut zu. Das Wort vergeben, das hier im Griechischen gebraucht wird, weil das Neue Testament in Griechisch verfasst wurde, steht im Perfekt. Im Perfekt, kennt ihr diese Zeitform? Die Vergebung wurde ein für alle Mal vollbracht. Sie wird nie wiederholt werden. Sie braucht nie wiederholt zu werden. Ihr habt ein für alle Mal Vergebung für alle eure Sünden. Wenn ihr also eine neue Sünde begangen habt, zählt einfach auf eure Vergebung und geht weiter. Lasst es hinter euch. Das ist wahre Buße im Neuen Testament. Hört ihr? Der richtige Glaube führt immer zu einem richtigen Leben. Deshalb macht euch keine Sorgen. Amen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, meine Lieblinge, weil euch die Sünden ein für allemal vergeben sind. Nun, das ist seltsam, denn das ist das Buch von wem? Was für ein Buch? 1. Johannes, Kapitel? Kapitel 2. In Kapitel 1 ist etwas passiert, stimmt's? Wir alle kennen 1. Johannes 1, Vers 9. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, richtig? Ist das nun ein Widerspruch? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Das steht in der Zukunft. Das hier aber steht im Perfekt und es gilt ein für allemal. Das wurde an dieselben Menschen geschrieben, stimmt's? Wurde dieser Brief an dieselben Menschen geschrieben? Natürlich. Und das in nur zwei aufeinanderfolgenden Kapiteln. Wo endet 1. Johannes 1, Vers 9? Wenn ihr die Briefe des Paulus alle aufmerksam lest, seht ihr, dass die meisten der Briefe im Neuen Testament beginnen mit an die heiligen und treuen Brüder in Kolosse, im Kolosserbrief. An all die Heiligen und meine geliebten Brüder in Thessalonich. Damit ist klar, dass er an Christen schreibt, richtig? Aber aus irgendeinem Grund beginnt der Hebräerbrief nicht so. Der Hebräerbrief beginnt mit einer Aussage über Gott. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist Hebräer Kapitel 1. Hör zu. Hebräer und 1. Johannes Kapitel 1 wurden für die Hebräer geschrieben. Wie kann ich das wissen? Weil der Hebräerbrief genannt wird. Er beginnt mit dem ersten Vers, in dem es heißt, dass Gott auf vielerlei Weise zu unseren Vätern geredet hat. Die meisten unserer Väter haben andere Dinge angebetet. Ihre Väter, die jüdischen Väter, beteten den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an. Deshalb ist der Brief an sie geschrieben. Können wir aus diesem Brief nun also nichts lernen? Wenn er von einem Bruder spricht, ist nicht immer ein christlicher, sondern manchmal auch ein jüdischer Bruder gemeint. Wenn wir sehen, dass ein Bruder einen anderen hasst, wissen wir, dass er kein ewiges Leben hat. Das lesen wir in 1. Johannes. Johannes ist also ein Apostel der Beschneidung, der Juden. Petrus, Jakobus und Johannes sind Apostel der Beschneidung, der Juden. Paulus ist ein Apostel der Heiden, der Nichtjuden. Alle Paulusbriefe richten sich direkt an uns. Und diese Briefe dienen ebenfalls unserem Nutzen. Nehmen wir einmal an, Pastor Lawrence hat einen auferbauenden Brief geschrieben, der eine Offenbarung enthält. Aber er ist an dich geschrieben, Mr. Limping Son. Limping Son gibt den Brief, den Pastor Lawrence an ihn geschrieben hat, an mich weiter. Dann lese ich Pastor Lawrences Offenbarung an Limping Son. Dann bin ich derjenige, der die Offenbarung erhält. Aber wurde sie an mich geschrieben? Nein, dennoch ist und bleibt es eine Offenbarung. Kann ich davon profitieren? Natürlich. Aber in erster Linie ist der Brief an Limping Son geschrieben. Die Stelle, an der es heißt, vergiss nicht, mir die $500 zurückzuzahlen, die du mir schuldest, interessiert mich nicht. Ich bezahle sie ihm nicht. Der Brief wurde an ihn geschrieben. Deshalb fürchten sich die Menschen so sehr vor Hebräer 6 und 10, wo es heißt, wer bewusst sündigt, bekommt keine Vergebung. Das ängstigt sie sehr. Aber es ist an die Juden geschrieben. Wie Judas Iskariot. Sie kosteten das gute Wort Gottes. Das tat auch Judas, er war dort. Das war eine der besten Predigten, die er je gehört hatte. Er war dort und er wurde auch für Wunder gebraucht. Doch der Heilige Geist war zwar auf ihm, aber nie in ihm. Tatsächlich war keiner der Jünger wiedergeboren. Wie auch, wo Jesus noch nicht für ihre Sünden am Kreuz gestorben war. Sie waren alle Jünger, keine wiedergeborenen Menschen. Wann wurden sie wiedergeboren? Nachdem Jesus am dritten Tag auferstanden war und gesagt hatte, empfangt den Heiligen Geist. Receive the Holy Spirit. They are born again. Und 50 Tage danach wurden sie im Heiligen Geist getauft. Okay? Amen. Judas wurde nie gerettet. Er verlor seine Errettung nicht. Manche sagen, Judas verlor seine Errettung, also seid vorsichtig, wenn ihr nicht in die Kirche geht, könnt ihr auch eure Errettung verlieren. Ich kann nicht sagen, dass ihr eure Errettung verliert, wenn ihr nicht in die Kirche geht, aber ihr verpasst den neuen und lebendigen Weg. Fühlt ihr euch nicht manchmal schlecht, wenn ihr nicht in die Kirche geht, selbst wenn ihr im Urlaub seid? Ihr fühlt euch, wenn ich das so sagen darf, irgendwie tot. Ihr vermisst euer Zuhause. So solltet ihr euch fühlen. Ihr solltet euch nicht schuldig fühlen, wenn ihr nicht in der Bibel lest. Ihr solltet hungrig danach sein. Man muss einem Baby nicht sagen, du musst lernen, einfach zu schreien, wenn du hungrig bist. Verstehst du? Verstehst du? Das tut es von selbst, okay? Ihr müsst ein Baby nicht mehr lehren als einen wiedergeborenen Christen, stimmt's? Und jedes Mal, wenn ihr die Bibel lest oder Gottes Wort hört, fühlt es sich an, als würdet ihr innerlich genährt. Ganz gleich, ob ihr euch gerade ohne Fleisch oder Kohlenhydrate ernährt. Das ist wirkliche Nahrung. Amen? Eine Frage. Es gibt keine Ungleichheit in der Bibel. Wir haben gelesen, was im ersten Vers von 1. Johannes Kapitel 1 steht. Johannes klärte hier einen Irrtum auf, dem all diese Theologen aufsaßen. Diesen Irrtum nennt man Gnostizismus. Er ähnelt der heutigen christlichen Wissenschaft. Ein bisschen wie der Glaube, der in Matrix vermittelt wird. Dinge, die physisch sind, seien nicht wirklich real, okay? Deshalb gäbe es keine Sünde, richtig? Wenn es etwas Materielles gibt, sei es böse. Versteht ihr? Ihr wisst, was sie über Jesus sagen. Er wurde nie Mensch, denn wir alle haben Christus in uns. Diese Lehre kommt gerade wieder auf. Wir alle hätten das Bewusstsein von Christus in uns. Es läge an uns, ob wir es uns zunutze machen. Das ist eine Lüge aus der Grube der Hölle. Die Gnostiker sagen also, Jesus wäre nie Fleisch geworden. Er wäre nicht als Mensch geboren worden. Natürlich wurde er als Baby geboren. Jemand ging einmal in ein Dorf in England und fragte einen der Dorfbewohner, wurde irgendein großer Mann Gottes in diesem Dorf geboren? Der Mann sagte, nein, nur Babys. Es tut mir leid, ich habe gesagt, er wurde als Mann geboren. Er wurde natürlich als Baby geboren. Lacht nicht so laut. Gott wurde im Fleisch offenbart. Er wurde im Fleisch offenbart. Christus wurde im Fleisch offenbart. Nun seht euch das an. Johannes schrieb, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Wie hat er 1. Johannes 1 begonnen? 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, das verkündigen wir euch. Wir haben ihn gesehen und ihn berührt. Und das verkündigen wir euch jetzt, damit auch ihr Koinonia, Gemeinschaft mit uns habt. Wer ist das ihr und wer ist das wir? Wer hat ihn berührt? Wir sind die Christen. Wir sind die Christen. Ihr! Manche Menschen sagen, dass ihr hier seien die Heiligen. Er hat seinen Brief nicht mit an die Heiligen begonnen. Und er sagt ihnen, dass sie noch nicht gerettet sind. Wir verkündigen euch das, damit ihr wahre Gemeinschaft mit Gott und mit uns habt. Später heißt es, wenn wir im Licht wandeln, nicht gemäß dem Licht. Niemand kann gemäß dem Licht wandeln. Hier versagen wir immer noch. Es geht nicht darum, ob wir gemäß dem Licht wandeln. Die Frage ist, in welchem Reich wandelt ihr? In der Finsternis oder im Licht? Die Bibel sagt, wenn ihr wiedergeboren seid, seid ihr jetzt Licht in dem Herrn. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn es also heißt, dass wir im Licht wandeln, fragen manche Menschen, warum hat er das Wort wir benutzt? Warum schließt Johannes sich selbst ein? Weil das eine sehr höfliche Art ist, zu schreiben. Habt ihr je von der englischen Hochsprache gehört? Oder dem formellen Englisch, dem formellen Wir? Ihr wisst zum Beispiel, wie wir schreiben würden, wenn jemand aus einem anderen Land nach Singapur zu Gast kommt und wir ihm sagen wollen, dass wir eine Strafe zahlen müssen, wenn wir die Toilettenspülung nicht benutzen, richtig? Bedeutet das, dass ich die Toilettenspülung nie benutze? Sie ist ziemlich laut. Gut, wir sagen, dass wir hier in Singapur eine Strafe bekommen können, wenn wir zu schnell fahren, richtig? Aber ich spreche mit jemandem, der in Singapur nur zu Gast ist. Und ich benutze hier das formelle Wir. Ich gehöre zu den Singapurern. Johannes sagte nicht, dass er sich selbst einschloss. Wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde sind, lügen wir. Bedeutet das, dass Johannes ein Lügner ist und nicht die Wahrheit tut? Er sagt den Menschen, die er gerettet sehen will, wenn wir unsere Sünden bekennen und eingestehen, dass wir gesündigt haben, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Dann wird er uns vergeben und uns reinigen, hört zu, von aller Ungerechtigkeit. Wie oft kann der letzte Teil geschehen? Er reinigt uns ein für allemal von aller Ungerechtigkeit. Wenn das für Christen bestimmt wäre, würde es bedeuten, dass ein Christ jedes Mal ungerecht ist, wenn er sündigt. Dann müsste er seine Sünde bekennen, um seine Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ich kann nicht weitergehen, sonst falle ich runter. Er würde seine Sünde bekennen und wieder gerecht werden. Und wenn er dann wieder sündigt, wäre er wieder ungerecht und müsste seine Sünde bekennen, um wieder gerecht zu werden. Dieser Unsinn existiert im Neuen Testament nicht. Kein Wunder, dass wir schwache Christen geworden sind. Wir halten nicht an unserer Vergebung fest. Kein Wunder, dass wir in diesem Punkt des neuen Bundes nicht stark sind. Wir zählen nicht darauf. Gott sagt, alle werden mich kennen, denn ich werde gnädig sein. Aber wir handeln, als hätte er sein Wort nicht gehalten, als wären unsere Sünden nicht vergeben. Es heißt, an ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wir handeln, als würde er es tun, als würde er sie uns noch anrechnen. Aber wir müssen auf unsere Vergebung zählen. Pastor Prince, du sagst Menschen, die Ehebruch begehen, dass sie auf ihre Vergebung zählen sollen. Nein, hört zu, ich weiß, was ihr denkt. Erstens, es hat noch nie jemand zu mir gesagt, Pastor Prince, seit ich weiß, dass mir vollständig vergeben wurde, breche ich die Ehe nach Lust und Laune. Das ist noch nie passiert. Es sind schon Menschen zu mir gekommen, die von anderen gehört haben, dass sie das tun. Aber ich bin noch nie jemandem begegnet, der es wagen würde, das zu sagen. Wisst ihr warum? Es ist einfach, gegen zwei Steintafeln die Gebote zu sündigen. Aber es ist schwer, gegen ein Herz voller Liebe zu sündigen. Das ist schwer. Wisst ihr, was viele in dieser Kirche der Gnade tun, wenn sie darauf bestehen, die Ehe zu brechen? Verlassen sie die Kirche. Ich möchte euch etwas fragen. Wenn Sie in einer Kirche sind, in der alles erlaubt ist, warum gehen Sie dann? Es ist schwer, die Predigten über Gottes Liebe und Gnade zu hören, die Schönheit Gottes zu sehen und ihm näher zu kommen, während Sie in Sünde leben. Die Güte Gottes führt euch zur Umkehr. Sagt mir nicht, dass das alles zu einem Freibrief für die Sünde führen würde. Hilft euch die andere Methode, ständig eure Sünden zu bekennen? Ich weiß, dass sie mir nie geholfen hat. Ich habe fast den Verstand verloren. Ich weiß, darüber kann man diskutieren. Aber als Jugendlicher habe ich dabei fast den Verstand verloren. Ich war kurz davor. Damals wusste ich nichts über geistige Gesundheit und die ganzen Probleme. Aber es fing damit an, dass ich nicht mehr glaubte, vollständig zu sein. Und darüber hinaus davon überzeugt war, dass ich die unverzeihliche Sünde begangen hatte. Oh meine Güte, ich muss euch gehen lassen, dabei fange ich gerade erst an. Preis den Herrn! Je stärker ihr also an dem letzten Punkt festhaltet, je mehr ihr daran glaubt und ihn lebt und euch jeden Tag daran erinnert, umso mehr wird Gott seine innere Führung in euch ausbauen. Er wird euer Gott sein und ihr sollt sein Volk sein. Und ihr werdet ihn am besten kennen von allen. Und alle sagen Amen. Amen. Denkt daran, wenn ihr im letzten Punkt nicht stark seid, funktionieren auch alle anderen nicht. Das ist die einzig richtige Lebensweise in diesem neuen Bund für euch. Ihr sollt nichts tun, als die Wahrheit zu glauben, dass euch vergeben wurde. Preist Gott. Bitte senkt alle den Kopf und schließt die Augen. Danke, Jesus. Seht ihr, ich lasse euch rechtzeitig gehen. Das Problem ist, wenn man eine Predigt über die Gnade hält, ist das wie die Barmherzigkeit Gottes. Sie dauert ewig. Ihr müsst wissen, dass euch eine wunderbare Zukunft bevorsteht. Warum? Wir sind durch Glauben gerechtfertigt und deshalb haben wir Frieden mit Gott. Und wenn wir Frieden mit Gott haben, haben wir Zugang zu seiner Gnade, zu seiner Gunst, in der wir stehen. Wir leben in seiner Gnade und seiner Gunst. Das bedeutet nicht, dass wir keine Schwierigkeiten hätten. Aber wisst ihr was? Schwierigkeiten bewirken etwas Gutes. Sie formen unseren Charakter. Und Charakter schafft das Vertrauen für eure Beförderung. Nun kommt, nochmal. Die Tatsache, dass ihr durch Glauben gerechtfertigt seid, bedeutet, dass ihr in Gottes Gunst steht. Und weil ihr in Gottes Gunst steht, freut ihr euch sowohl in Gottes Herrlichkeit als auch in Schwierigkeit und Prüfungen. Das bedeutet nicht, dass ihr keine Schwierigkeiten habt, aber für den, der glaubt, wirken alle Dinge zum Guten. Gute und schlechte Dinge, alle wirken zusammen zum Guten. Das ist keine Verheißung für Nichtchristen, es ist eine Verheißung für Christen. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten. Manchmal passiert etwas, das wir nicht für gut halten. Aber Freunde, der Frühling kommt. Vielleicht ruft ihr wie Jakob: Dies ist alles über mich gekommen. Aber tatsächlich wirkt alles zum Guten für euch. Jakob, du hast deinen Sohn Josef verloren, aber Gott wirkte hinter den Kulissen, um dir zurückzugeben, was du für verloren gehalten hast. Aber diesmal noch reicher, noch edler und gekrönt mit einem Diadem. Im Moment denkt ihr vielleicht, ihr hättet etwas verloren. Aber ihr seht noch nicht das letzte Bild. Euer Vater hat das letzte Bild. Ihr müsst wissen, es dient euch zum Guten. Genug gepredigt. Okay, senken wir alle den Kopf und schließen wir die Augen. Wenn du noch nie gebetet und Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, möchte ich dich in dieses Glaubensgebet führen, um dein Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, zu setzen. Bete mit mir, himmlischer Vater. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn, meinen Herrn und Retter, Jesus Christus, gesandt hast. Christus starb für meine Sünden am Kreuz und wurde an meiner Stelle verurteilt. Und als ich freigesprochen und in ihm gerecht gemacht wurde, als alle meine Sünden vergeben wurden, hast du ihn von den Toten auferweckt. Ich bekenne Jesus Christus als meinen Herrn und Retter. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Preist den Herrn. Wenn du mitgebetet hast, bist du jetzt von Neuem geboren. Du bist jetzt, was die Bibel eine neue Schöpfung nennt. So heißt auch diese Kirche. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Steht jetzt auf. Niemand kann sagen, was passiert, wenn die Menschen in dieser Zeit in nahegelegene Regionen oder selbst innerhalb Asiens reisen. Aber Gott weiß es und Gott kann euch beschützen. Deshalb nehmt Presseberichte oder Aussagen über euch nie einfach so hin. Gott kennt eure Zukunft. Er ist euch vorausgegangen. Und dann ist er zurückgekommen und hat euch an der Hand genommen. Und nun folgt ihm. Der Herr segne und bewahre euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und gewähre euch diese Woche hindurch übernatürliche Gunst. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und gewähre euch Shalom. Frieden und Gesundheit. Im Namen des Herrn Jesus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch, wir sehen uns.